Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Brüssel, Gent, Ostende, Klänge aus dem belgischen Untergrund. Am Mikrofon ist Thomas Elber. Slap me like a bitch. Kontrovers und polarisierend, typisch Belgien. Der gerade gehörte Song The Teacher von Electro Kiss hier im Remix von Electro Kid hier im Remix von Electro Kiss ist die Antwort auf George Michaels Song I Want Your Sex, dessen Musikvideo ja bekanntlich nicht vom englischen BBC gesendet wurde, weil es als zu provokativ eingestuft wurde. Das war 1987, fast 20 Jahre später erscheint mit The Teacher die belgische Variante, ebenfalls hart an der Schmerzgrenze, aber ein Dauerclub-Hit in den Underground-Spots. Musikalisch steht der Song ganz in der Tradition von EBM-Stars wie The Clinic, Techno-Beats auf schlüpfrige Texte und soll laut der Autoren ein Blick hinter die Kulissen einer Gesellschaft sein, die Sexualität und Perversion verteufelt, aber trotzdem am Leben hält. Hinter Electro Kiss steckt in erster Linie David Denier, der als DJ arbeitet. Zurück zu Arno. Ich hatte mal Gelegenheit, einer DVD-Präsentation in Ostende beizuwohnen, wo ein komplettes Arno-Live-Konzert gezeigt wurde. Arno, das ist ein hierzulande ziemlich unterbewerteter Underdog, ein Underground-Chansonnier, der gerade bei seinen Live-Konzerten eine ziemlich spannende Performance bietet. Hören wir ihn vom Soundtrack vom Film X-Drummer mit Ain Bouquet mit Pisseblom. Ciao, du lange Tages tot, du dieb da hot, schlag de Bällchen vom Balkon, jo. Krill, ein Bukima, Pässe blau mit, an zwei Klöten, hab verdorben. Komm, da mein Öse, kill de mein Ohr, schietje so, denn die Diebe da lor, ohne Mone, Sücke der Krone, Pipal, June, Lasse. Quell, Hamburg, immer, Pässe, Blumen. Angst, zwei Kloten, hat verdammt. Bidestek, doka de pedestal. Woda katine vigrestek, doka de pedestek. A sotter orum, jod. A vanilane, jod. A sotter orum, jod. A vanilane, jod. Kväll en bukima, pesse blom. Ze peisde dat de rosten was. Ze waste dat spel, maar doe de javel. Je kost niet zien dat de rosten was. Hij stond er hoor op, jood. En van die lange, jood. Maar stond er hoor op, jood. En van die lange, jood. We'll be right back. Sie können richtig wehtun. Miserable Girl, das waren nochmal Soul Wax aus Gent. Und obwohl ich glaube, dass die Gruppe ihre Heimat schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen hat, denn sie sind ständig auf Tour. USA, England, Japan, Soul Wax sind längst internationale Größen geworden und ihr Electro-Rock hat eine Menge Nachahmer gefunden, aber Soul Wax sind irgendwo das Original. Richtige Stars in Belgien sind Hooverphonic, die als Trip-Hop Mitte der 90er Jahre so modern wurde, ihren Teil dazu beitrugen. Ihr erstes Album A New Stereophonic Sound Spectacular war so etwas wie der Durchbruch für das Kollektiv aus Produzenten, Studiotüftlern und Songschreibern. Hören wir eine alte Aufnahme von 96, Hooverphonic mit Plus Profound. Pianistin und Sängerin Ann Pierle stammt aus Antwerpen und hat schon früh ihre eigenen Songs geschrieben. Sie hat unter ihrem Namen einige Alben bei großen Plattenfirmen veröffentlicht und ist seit einigen Jahren als Ann Pierle und White Velvet aktiv, weil sie eine komplette Band um sich schart. Ihr Sound ist alles andere als kommerziell, obwohl er eingängig ist, sondern ist geprägt von ihrer besonderen Stimme und ist gerade die letzten Jahre wieder etwas härter und rauer geworden. Hören wir Ann Pierle zusammen mit White Velvet und dem Song Not the End. Will I be full of doubt or full of deeds and have the guts to still believe? You have to fight for the right cause when all seems lost, when judgments pour, when God and bad melt into one. Could I be someone you can count on? I've no excuse. I'll gladly win, I'll badly lose. It's in the choices that you choose. You dare to press where you've been bruised. You can't predict how you react till cruel fiction turns into suspected strength. Would I be capable of killing with my bare hands? Would I be thrilled or flooded with adrenaline? And fear of death, will I sense guilt or be dragged along by unexpected kicks? And while the people on the street exceed all records that we keep, I close my eyes to what they need. I lost all sensitivity. This status quo, while our purses yawn for always more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more. If I could believe this was something new. Well, I don't believe this is something. Don't you believe this is something new? Wer belgische Underground-Musik sagt, der sollte auch Deusch aus Antwerpen erwähnen. Die Band gibt es schon seit Beginn der 90er Jahre und sie wurden einer der erfolgreichsten belgischen Bands, die mit internationalem Plattenvertrag schnell aus Belgien rauskamen, um dann in England, Deutschland und vielen anderen Ländern präsent zu sein. Hören wir vom brillanten Album Vantage Point, das 2008 erschien, den Song When She Comes Down. Thank you. gibt wohl kaum einen elektronischen Stil, der nicht irgendwie Anhänger in Belgien findet. Belgien hat eine lange Tradition in elektronischer Musik und hat mit I Love Techno einer der besten Festivals dieser Richtung am Start. Dubstep, die Variante aus Drum and Bass, Dub und Reggae, hat auch längst in Belgien Fuß gefasst. Einer der Protagonisten des Underground ist Exodub aus Westflandern. Hören wir Exodub mit Hold On. Was für eine Band nennt sich wohl die anarchistische Abendunterhaltung? Vier klassisch ausgebildete Musiker aus der wohl vitalsten Stadt Belgiens, Antwerpen. Sie selbst sagen über sich, dass sie klassisch entgleist sind und mit einer Rock-Intention spielen. Jedenfalls sollte man die anarchistische Abendunterhaltung, kurz DAAU, im Auge behalten, denn ihr Konzept ist gut wie einzigartig. Hören wir DAAU vom Album Domestic Wildlife mit Wish You a Hit. Thank you. Das war nicht nur eine Coverversion des bekannten Devo-Titels Mongoloid, sondern auch die Erkennungsmelodie des belgischen Underground-Films Ex-Drummer, gespielt von Millionär und zu finden auf dem Film-Soundtrack. Wir sind fast am Ende unserer Reise durch den belgischen Underground, ziemlich frisch und wieder mal aus Antwerpen sind Cinerex, die mit ihrem Alternative-Pop auf internationales Format herangereift sind. Hören wir Troubles von Cinerex. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es um Klänge aus dem belgischen Underground ging. Natürlich haben diese beiden Stunden nur die Spitze des Eisbergs aufzeigen können. Es gibt noch eine Menge mehr. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Airwave, belgischer Produzent und DJ, der längst über seine belgische Heimat hinaus bekannt ist. Hören wir den Track Sky Blues. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt schon mal Tschüss. Ich muss